Sein Sohn und Nachfolger Alexander I. war nach dem Zeugnis der Bauhütte selbst Freimaurer und stand auch mit den Mördern in Verbindung. Bruder Dr. Friedrichs bestreitet allerdings seine Zugehörigkeit zum Freimaurerbunde, gibt jedoch zu, dass er ihm freundlich gegenüberstand. Alexander duldete es zunächst, dass die Logen ihre Tätigkeit wieder aufnahmen, und später, im Jahre 1810, erkannte er sie ausdrücklich an. Abermals gehörten die vornehmsten Kreise den Freimaurerlogen an, die besten Männer Russlands konnten sie zu den ihrigen zählen. In den Logenlisten finden wir auch den Fürsten Ypsilanti, den bekannten Vorkämpfer für Griechenlands Freiheit, den Minister Grafen Rasumowski, einen Prinzen Hohenlohe sowie den Dichter und russischen Staatsrat Kotzebue. Bald aber bekam Alexander I. vor seinen Brüdern Angst, die sich fortgesetzt steigerte. Der Bund war ihm allzu einflussreich und allzu mächtig geworden. Dazu kam, dass die neu gebildete Großloge Astrea den französisch-schottischen Hochgraden Eingang verschaffte, was gleichbedeutend mit der Einführung der hohen Politik in das Logenleben war. Alexander I. gab daher am 6. August 1822 einen scharfen Erlass heraus, durch welchen alle geheimen Gesellschaften, einschließlich der Freimaurerlogen, verboten wurden. In der Begründung heißt es, dass die Unruhen und Unordnungen nur durch geheime Gesellschaften hervorgerufen würden, von denen einige unter dem Namen von Freimaurerlogen anfänglich nur Zwecke der Wohltätigkeit verfolgten, andere jedoch sich heimlich mit politischen Angelegenheiten beschäftigten. Gleichzeitig sollten alle öffentlichen Beamten freimütig erklären, ob sie einer Freimaurerloge angehörten. Im bejahenden Falle mussten sie schriftlich versprechen, sofort ihren Austritt anzumelden oder aber den Dienst verlassen. Das hauptsächlichste Bedenken war eben der doppelte Eid. Ein Beamter, der an eine Loge eidlich gebunden war, konnte und musste gelegentlich mit seinem Amtseid in Widerspruch geraten. Mehrfach wurde bereits darauf hingewiesen, dass sich die Freimaurer zu ihrer eigenen Deckung politische Hilfsvereine schaffen oder sich an solchen wenigstens stark beteiligen. So in Italien die Carbonari, in Portugal die Konstitutionellen, später die Freidenkergesellschaft und die Weiße Ameise, in der Türkei das Komitee für Fortschritt und Wahrheit und so weiter. Genau dieselbe Erscheinung finden wir auch in Russland. Dort arbeiteten sie an dem Bunde des öffentlichen Wohles mit, dessen Hauptzweck die Hinwegräumung des Herrschers war. Diese letztgenannte Tatsache wird vom Bruder Friedrichs bestätigt. Über die Ermordung Alexander selbst gleitet er jedoch in auffälliger Weise hinweg. Diese Gepflogenheit der Freimaurer, rasch an Dingen vorbeizugehen, die ihrer Sache gefährlich werden könnten, ist so bezeichnend, dass es vielen Lesern erwünscht sein wird, die betreffende Stelle im vollen Wortlauf kennenzulernen. Bruder Friedrich schreibt also: Es erfolgte im Jahre 1826 ein nochmaliges Verbot durch Nikolaus, das eigentlich überflüssig war, da die Logen gar nicht mehr bestanden. Hervorgerufen wurde es durch die Verschwörung der Dekabristen, jener Dezembermänner vom Jahre 1825, die zur Durchführung ihrer Ideale nicht vor dem realsten alles Realen, dem Morde, zurückschreckten. Die Verschwörung wurde entdeckt. An ihrer Spitze standen Pestel, Fürst Sergei Trubezkoi, Nikita Murawew, Sergei Murawew Apostol, Fürst Tschakowskoi, Bestuzhev, die alle Freimaurer waren. Diese Tatsache ist vor allem festzuhalten: alle Verschwörer waren Freimaurer. Zugleich aber waren sie alle überdies die Häupter jenes revolutionären Bundes des öffentlichen Wohles, die, wie Friedrich selbst sagt, zwecks Durchführung ihrer Ideale vor dem realsten, vor dem Meuchelmorde nicht zurückschreckten. Dass Alexander I. diesen Männern des Bundes des öffentlichen Wohles selbst zum Opfer fiel, wird glatt verschwiegen. Das ist offenbar nebensächlich. Hauptsache ist, für Bruder Friedrichs, seine Brüder Freimaurer zu schützen und zu decken. Daher betont er noch ausdrücklich, dass die Verurteilung der Verbrecher nicht etwa deshalb erfolgte, weil sie Freimaurer, sondern weil sie die Häupter des Bundes des öffentlichen Wohles waren. Wie sagte doch der serbische Bombenwerfer und Freimaurer Gabrinovic: In der Freimaurerei ist es erlaubt zu töten. Und Franz Ferdinand wurde von den Freimaurern zum Tode verurteilt. Das ist die ungeschminkte Wahrheit. Gabrinovic, der Mann aus dem Volke, ist zwar eines Mordes, aber keiner Lüge fähig. Übrigens, schlagen wir einmal das freimaurerfreundliche Konversationslexikon von Meyer auf. Alexander starb unerwartet am 1. Dezember 1825 in Taganrog, heißt es dort. Jedes Wort wahr und trotzdem der ganze Satz eine Lüge. So wird eben heutzutage Geschichte gemacht von jenen, die mit Stolz von sich selber sagen, dass sie die Geschichte machen. Nikolaus I. griff fest zu. Die Untat an seinem Bruder wurde rasch gesühnt. Mehrere Verbrecher mussten das Schafott besteigen, die übrigen Verschworenen wurden mit schweren eisernen Ketten am Bein, mit geschorenem Kopf und in Gefangenentracht auf elenden Karren ohne Sitz die 350 Meilen nach Sibirien geschleppt, wo sie verdorben und gestorben sind. Es ist merkwürdig, diese Gefühlsroheit, diese Mitleidlosigkeit gegenüber dem Ermordeten und dieses Mitempfinden, dieses frauenhaft zarte Mitleid mit den Mördern. Das ist doch allen Freimaurern auf der ganzen Erde eigentümlich. Seit 1826 hört man dann nichts mehr von der Freimaurerei in Russland. Andere geheime Gesellschaften tauchen auf und trachten ihre idealen Zwecke mit Bombenanschlägen und so weiter zu verwirklichen. Bezeichnenderweise haben dabei stets Juden ihre Hand im Spiele. So war der Anstifter des großen Bombenanschlages im Winterpalast des Zaren der Jude Hartmann. Bei dem Bombenanschlag am 13. März 1881, dem der Zar Alexander II. Zum Opfer fiel, war es die Jüdin Jesse Helfmann. Der Stadtkommandant Trepow wurde von der Jüdin Vera Sassulitsch ermordet. Der Mörder des russischen Ministers des Inneren, Zipjajin, war ein Jude namens Pogolepow und so weiter. Seit der Revolution vom Jahre 1905 jedoch macht sich in der Freimaurerei wieder eine regere Anteilnahme an den Vorgängen im Inneren Russlands bemerkbar. In erster Linie ist es die freimaurerische Akazia, die ihren Gefühlen die Zügel schießen lässt und uns durch ihre Offenherzigkeit geradezu verblüfft. Alle Republikaner und umso mehr alle französischen Freimaurer müssen glühende Wünsche hegen für den baldigen Triumph der russischen Revolution. Dass diese Revolution ein Werk der Freimaurer war, suchen die Brüder G. und A. L. Butmi in ihrem zweibändigen Buche zu beweisen, die Juden im Freimaurertum und die Revolution, die Freimaurer und der Landesverrat. Welch große Rolle die Juden in der russischen Revolution gespielt haben und noch spielen, ist bekannt, sagt der Jude-Genosse Bernstein in den sozialistischen Monatsheften. Aber damals war das russische Volk für die Segnungen einer Revolution offenbar noch nicht reif und die frommen Wünsche der Akazier gingen daher nicht in Erfüllung. Dagegen versuchte es die Freimaurerei neuerdings, von der russischen Regierung die gesetzliche Anerkennung zu erlangen. Minister Stoljepin jedoch blieb fest und ließ sich auch durch Attentate, die von unbekannter Seite ausgingen, nicht einschüchtern. In dem ablehnenden Bescheid heißt es mit vollem Recht, die Wohltätigkeitsziele der Freimaurerei lassen sich ganz auch gut durch offene Gesellschaften erreichen, die unter der Aufsicht der Regierung stehen. Die politischen Ziele des Freimaurertums hingegen haben sich seit Beginn des vorigen Jahrhunderts, wo die Logen in Russland verboten worden sind, nicht im geringsten geändert. Sehr wahr, der standhafte Minister Stoljepin, der sich in keiner Weise einschüchtern ließ und kein Waschlappen war, wie so mancher unserer Staatsmänner von heute und gestern, wurde am 14. September 1911 ermordet. Wer war der Mörder? Der russische Jude Herschkowitsch Begrow, genannt Dimitri Motel. Er hatte es verstanden, sich in die russische Geheimpolizei einzuschleichen und erschoss den Ministerpräsidenten Stoljepin im Theater in Gegenwart des Zaren. Wer sich von dem Mord Vorteile versprochen haben mag, das bleibe der Fantasie des Lesers überlassen. Schon mit der russisch-englischen Verständigung 1906-1907 setzte eine zielbewusste freimaurerische Logenarbeit ein, die nach Stoljepins Ermordung eine gewaltige Steigerung erfuhr. In ganz Russland wurden Logen gegründet, die den Gedanken eines unbedingten Anschlusses an die freimaurerischen Staaten England, Frankreich und Italien mit aller Entschiedenheit vertraten. Als wichtiges Glied wurde Serbien in diese freimaurerische Kette eingefügt. Deutschland galt nunmehr als Todfeind, seine Fernhaltung von Russland wurde von freimaurerischer Seite planmäßig betrieben, nicht mit Unrecht konnte daher einer der Hauptschuldigen, der Freimaurer Bruder Graf Iswolski, vom Weltkrieg als von seinem Kriege sprechen. Der Sturz des Zaren Nikolaus II. Am 28. Februar 1917 ist ebenfalls ein Werk der russischen Freimaurer unter Beihilfe ihrer englischen und französischen Logenbrüder. Die Regierung übernahm zunächst der Freimaurer Bruder Fürst Wlow, der später von dem Freimaurer Bruder Kerensky, einem Juden, abgelöst wurde.